Pogo Radio, die wöchentliche Dosis. Anna, Ski und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 3 und 24 Uhr. Im Bermuda Funk. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 30.09. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der atemberaubende, gut aussehende Chris Scholz. Hallo. Danke. Danke bitte, für die Begrüßung, bitte. Rüdi. Hervorragend. Danke, ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Nee, stimmt. Du warst ja jetzt irgendwie verschollen. Du warst ja irgendwie in Frankreich, Bretagne. Ja, in der Bretagne, genau. Ja. Ja, wo, jetzt muss ich das nochmal erzählen. Ja, erzähl es nochmal, ja. Also, ich stand in Trégastel-Plage im Super Ü an der Kasse. Ich glaube, es war Kasse 11. Und jetzt können eigentlich mal die Leser oder die Zuhörer raten, wer hinter Zuhörerinnen mir stand. Zuhörerinnen und Hörer. Nee, ich glaube, das heißt Zuhörer X oder so mittlerweile. Nee, Hörerinnen. Und die ganzen bei mir heißt es Zuhörerinnen und Hörer. Und die ganzen Hörer, Transgender-Leute. Ja. Die sind einfach, die werden jetzt einfach mal diskriminiert. Okay, okay. Ja. Soll ich es direkt auflösen oder sollen die Leute raten, wer hinter mir stand? Ich würde mal sagen, wir können es spannend machen. Wenn wir es nachher noch wissen, dann erzähl es dann nochmal. Dann erzähle ich es nochmal, ja. Ja. Wir können Hinweise geben zwischendurch. Ich sag mal, was? Es war eine männliche Person? Ja. Älteren Datums? Ja. Und hat auch letztens wieder irgendwie einen Film rausgebracht, ne, wo er irgendwie eine Rolle drin gespielt hat. Ja, ja, genau. Ja, hat irgendwas mit, ja. Den ich nicht gesehen habe. Nee, den hat man auch nicht gesehen. Aber war, glaube ich, ein Kassenschlager, ne? Bestimmt. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja, warum habe ich dich eingeladen? Aus dem Grund, weil, ja, weil du mir wieder mal geschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, hey, komm doch gleich mal in die Sendung vorbei. Ja, so ähnlich. Ja. Ja. Also ich habe mich eigentlich sehr mehr selbst eingeladen und Rüdi mal hat dann die Chance ergriffen. Genau. Ja. Weil ich im Moment gerade irgendwie so ein bisschen demotiviert bin irgendwie. Also was die Entwicklung der Sendung angeht. Ach so, ja, man will ja immer irgendwie besser werden und toller und die Sendung muss bekannter werden oder sowas. Ne? Aber irgendwie im Moment ist es gerade so wie ein träges Gewässer ist es gerade. Ne? Also und ich habe irgendwie überhaupt keine Anreize, irgendwie neue frische Menschen zu akquirieren und denen irgendwie beizubringen, ja, ihr müsst dann pünktlich um die Uhrzeit, nämlich um 20 Uhr spätestens dann hier sein, ne? Ja. Im Herkuleshochhaus, Stockwerk 27 und so weiter. Und das müsst ihr auch wirklich machen, weil sonst stehe ich blöd da. Du sitzt normalerweise. Oder ich sitze, ja. Dann machst du eine Solo-Sendung, ist doch auch ja, gut. Ja, das ist aber, das habe ich wirklich immer geschafft, dass ich das nicht machen musste, ne? Also oft. Also sagen wir mal, es gibt wenige Sendungen, die ich allein machen musste, ne? Ja. Weil auch wenn Leute dann abgesagt haben, war immer noch genügend Zeit über Skype den Fö zum Beispiel irgendwie anstatt zu bringen, der ja abends auch gern mal irgendwie an seinem Computer sitzt. Und dann sehe ich, er ist online und dann sage ich, hey Fö, hast du eine Stunde für mich Zeit? Und dann so entstehen die Fö-Sendungen zum Beispiel. Naja, so geht das, ja, weiß ich gar nicht. Also ist ein reizender Mensch. Ja, also wenn jetzt jemand irgendwie auch sagt, er sitzt montagabends so um 20 Uhr sowieso am Computer und hat irgendwie ein Mikrofon am Computer dran und sowas und weiß, wie Skype funktioniert, der kann sich gerne in die illustre Runde einreihen und ich melde mich dann und dann können wir eine Sendung machen. Ja, wunderbar. Es gibt ja Leute, die telefonieren eine Stunde. Ja, schrecklich. Ja. Also ich weiß nicht, also dann lieber hier in die Sendung kommen, muss ich auch sagen. Genau. Am besten live vor Ort, also es ist fantastisch. Der Ausblick hier, muss man sagen. Also jetzt weniger, jetzt ist halt dunkel draußen, aber so tagsüber oder eben der Sonnenuntergang. Wir hatten so viel Spaß mit dem Sonnenuntergang. Ja. Ach, guck mal, schon eine Frage im Chat. Ah ja, Frage an Chris. Norbert von Hammerhead meinte mal in einem Ox-Interview, erfinde alle Scheiße, die Trend auf, die Trend hören. Hatte das negative Auswirkungen auf deine Liebe zu Hammerhead? Um es zusammenzufassen, nein, weil ich dieses Interview erstens nicht gelesen habe, zweitens im Moment gerade keinen Trend höre und drittens ist es ja eigentlich gut, wenn von Hammerhead beschimpft zu werden. Also man hört das ja nicht, um nicht beschimpft zu werden. Ja, also es ist schon mal gut, wenn man ja, so Name-Dropping-mäßig halt, ne? Ja. Wenn man schon mal eine Band erwähnt, ja, anstatt sie einfach zu ignorieren. Genau. Was? Ja, was? Ja, wie Rüdi schon sagt. Ja, also alle Leute, die wissen wollten, was ist eigentlich aus Chris Scholz geworden? Guten Tag. Er hat sich hat sich wieder einschreiben lassen, ne, bei der Uni. Nein, an der Technischen Hochschule Köln. Also die ehemalige FH, mittlerweile ist es eine TH. Also ich habe mich noch an der FH eingeschrieben, aber die haben sich jetzt umbenannt zu TH. Ja, das sind so Nebensächlichkeiten, die keinen interessieren. Auf jeden Fall bist du wieder zum Student geworden jetzt. Ja, ne? Total. Da gibt es dieses großartige NRW-Ticket. Auf das ich sowas von, also das ist der einzige Grund, warum ich mich ärgere, dass ich niemals Abitur gemacht habe, dass ich mich nirgendwo einschreiben lassen kann, um dieses tolle NRW-Ticket zu bekommen, wo man wirklich durch ganz Nordrhein-Westfalen umsonst fahren kann, ne? Ja, wunderbar. Auch ICE nicht, ne? ICE nicht, auch nicht mit Nachlösen oder sowas. Ja. Und erste Klasse irgendwie auch nicht, aber wer will das schon? Also gerade am Wochenende will man doch eigentlich im Regionalexpress mit den ganzen Fußballfans sitzen. Ja, also da warst du zum Beispiel am Samstag, warst du auch gleich genutzt und warst beim Plastikbombfest. Was war das? Der Michael Will hatte 50. Geburtstag. 50 Jahre? Ja, 50 ist er geworden. Aber sieht aus wie 40. Der sieht aus wie 40, ja. Ja. Ja, und also eigentlich sieht er ja schon seit vielen Jahren ziemlich ähnlich aus. Ja, es sah auch schon vor 20 Jahren aus wie 40. Vor 20 Jahren, muss ich jetzt mal überlegen. Nee, da sah noch ein bisschen jünger aus. Also da. Ja. Nee, da sah noch jünger aus. Ja, der Haarausfall hat ja schon sein Übriges getan bei ihm. Aber, also die Doppel-Iro-Geschichten sind schon lange hinfällig. Ja, das stimmt. Ja. Das Doppel-Iro wurde dann immer breiter. Das war aber noch, nachdem ich ihn kennengelernt hatte. Also ganz am Anfang, da weiß ich gar nicht, hatte der immer schon irgendwelche Kappen auf? Oder? Ja. Meine Güte, ach, ist alles lange her. Ja, auf jeden Fall ist es der Herausgeber vom Plastikbomb, oder wie ich jetzt gerade hören durfte. Ja, der will wohl aufhören. Der Ex dann, der... Ja, noch. Baldige Ex-Herausgeber vom Plastikbomb. Der große alte Mann vom Plastikbomb, sagen wir es doch so. Mhm. Ja. Ja, da muss man dazu sagen, Plastikbomb ist eigentlich so das größte. Das ist das größte, das absolut größte Straßenköter-Magazin in Deutschland, ne? Ja, soweit ich weiß, keine Ahnung. Da gibt es noch das Ox, aber das ist eher für eine andere Klientel. Straßenköter-Ox, genau. Ist eher für eine andere Klientel gedacht. Geht es aber auch hauptsächlich um Musik. Und jetzt geht es aber trotzdem weiter. Also das Plastikbomb hat sich jetzt löst sich deswegen nicht auf, sondern es geht weiter, ne? Ja, die machen irgendwie weiter. Also so genau das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Die schicken mir immer noch das Heft und ja. Ja, und du schreibst schon immer mit. Nee, eigentlich nicht mehr. Ja, aber du könntest jetzt wieder. Irgendwie. Ich könnte wieder. Also, ja. es heißt, ich soll irgendwas schicken und das würden sie dann drucken. Ist doch schön, oder? Ja, wenn einem jetzt noch irgendwas Vernünftiges einfallen würde, wär das perfekt eigentlich. Also, man muss sich ja dann noch nicht mal drum kümmern, selbst seine Scheiße an den Mann zu bringen, sondern es wird einfach so auf die Haushalte verteilt. Ja, aber was hast du denn vorher reingeschrieben? Das war ja eigentlich auch immer so weltgeschichtlich, weltpolitisch irgendwas. Ja, genau. So irgendwie, das war ja nicht irgendwie, da muss man jetzt nicht irgendwie zweimal in der Woche auf ein Konzert gehen, um zu wissen, was Sache ist, sondern deine Kolumnen waren ja eigentlich eher so wie einer, der halt die SZ abonniert hat und genau. danach dann alles zusammenfasst, was er da irgendwann mal gelesen hat. Ja, genau, und kommentiert. Aber das Problem ist ja, es ändert sich gar nicht so viel in der Welt, wie man immer denkt. Also ich glaube, die erste Kolumne war von 2003 oder 2004. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Schick mal die alte Kolumne wieder ein. Ich habe die alle nicht mehr. Dann tipp sie ab. Achso, du hast das Heft auch nicht mehr. Nee. Ich könnte natürlich mal schreiben, ob sie das nicht einfach... Nee, es fällt schon auf. Also die Namen ändern sich, aber letztendlich bleibt alles gleich. Ja, dann schreibst du halt, Hussein durch und schreibst Assad rein oder so. Ja, nee, ich soll mal über was Schönes schreiben, meinte der Tobias Scheiße. Tobias Scheiße? Ja, er meinte, es gäbe so viele schöne Sachen auf der Welt. Ich soll mal über was Schönes schreiben. Du kannst Kinder zum Beispiel, und Blumen. Du kannst zum Beispiel, noch an. Kannst zum Beispiel Achim Scheiße besuchen in seinem Schrebergarten und so ein bisschen so Schrebergartenphilosophie verbreiten. Boah. Das ist oder ich könnte natürlich überlegen, was wir damals in unserer WG geredet haben und das noch aufbereiten. Ach so. Ja, also dann bräuchte ich gar nicht in den Schrebergarten zu gehen, sondern könnte einfach irgendwelche Gedächtnisprotokolle da reinschreiben. Ja, wenn du das noch weißt. Ach, das weiß ich. Oder ich denke mir halt was aus. Ja. Ja, aber wirklich, also es ist ja die Frage, wohin geht's eigentlich? Musik ist ja so beliebig geworden, ne? Also wer interessiert sich noch groß für Musik, wenn sie überall verfügbar ist und austauschbar und ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast. Ja, das Weltgeschehen ist ja auch austauschbar, wie ich dachte, gerade ausgeführt zu haben. Ja. Wohin die Reise geht bei den ganzen Printmedien. Weil, wie ich ja auch schon die letzte Sendung erwähnt habe, oder die vorletzte, der Moses will das ZAP wieder reaktivieren. Und ich habe ihn auch schon in die Sendung eingeladen. Er hat irgendwie behauptet, Skype wäre jetzt tot, es funktioniert nicht mehr und deshalb muss er jetzt nach Köln kommen. Aber er weiß noch nicht wann. Ah. Also mal gucken, irgendwann kommt er vorbei. Oh, und wird dann erzählen, wie er das ZAP wieder reaktivieren will. Ich bin mal gespannt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich wieder hinsetzt und irgendwie anfängt, irgendwelche Konzertberichte zu schreiben oder irgendwelche Plattenkritiken zu schreiben. Ja, also ich meine, was will man auch Konzertberichte zum Beispiel schreiben? Es gibt halt gute Livebands, es gibt schlechte. Und normalerweise weißt du, welche Band gut ist. Da kannst du halt einfach den Konzertbericht vom letzten Jahr nehmen oder was auch immer. Also ich weiß nicht, also brauchst doch keine Konzertberichte. Plattenkritiken brauchst du eigentlich auch nicht. Ja, kannst du anhören im Internet. Ne? Eben, genau. Also das ja, ist halt, völlig erledigt. Wenn dich das hierfür interessiert, dann hörst du es auf Bandcamp an und dann ist gut. Ja, genau. Ja. Und ja, keine Ahnung, bin mal gespannt. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja. Was er davon planen hat. Oh, der Hoshi hat wieder eine Frage. Nein, beim NRW-Ticket darf man sein Fahrrad nicht kostenlos mitnehmen, nur beim eigentlichen Studententicket. Und du hast kein Studententicket? Doch, aber das gilt nur für den VRS. Ach so, hier innerhalb von Köln darfst du dein Fahrrad mitnehmen? Genau. Wenn du eins hättest? Ich habe eins. Ach so. Aber das benutze ich nicht. Da steht nur im Keller. Ja, wird zum wahrscheinlich Angeben. Auch keine Luft drin sein. Doch, da ist Luft drin. Da habe ich noch irgendwann Anfang des Jahres aufgepumpt. Also die Reifen nur. Also ja. Also das Innere der Reifen. Also die Schläuche. Naja. Ja. So habe ich das gemacht. Ja, und weil Musik so beliebig ist, habe ich mir vor der Sendung habe ich mir so ein paar Lieder ausgesucht und habe gedacht, naja, ich weiß nicht, ob das alles so was taugt und ob das irgendwie so cool ist und war so ein bisschen lustlos bei der ganzen Sache dran. Ja, bin ich auf die Idee gekommen, ich mache hier einfach mal so eine Zufalls, wollte ich eigentlich schon immer machen, ne? Dass ich einfach mal zufällig irgendein Lied spielen lasse und ob das jetzt scheiße ist oder gut, entscheidet dann der Zufall. Ja. Also, sollen wir das mal machen? Machen wir mal. Das können wir mal machen. Ne? Ich habe hier extra was vorbereitet, so eine intelligente Songliste. Ja. Sie beinhaltet 29.000 Songs. Die sind alle nicht kürzer als 40 Sekunden und nicht länger als 2 Minuten und 95. Nee, 95. 59. Nee, ja, 59, genau. Ja, also ja. 95 ist im Minutenkontext, was Sekunden also, angeht, ganz schlecht. Also Lieder, die halt kürzer sind als so und so, als 3 Minuten. Und mal schauen, was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier diesen Button drücke, ne? diesen Random-Button. Boah. Ja, okay. Lass mir den Computer entscheiden. Ja. Das waren die Real McKenzies mit dem Lied Poor Decisions von dem Album 10.000 Shots. Aha. Und das hätte ich eigentlich so in der Sendung nie gespielt, weil Real McKenzies finde ich ein bisschen albern. Aber ich habe sie auch schon live gesehen und da fand ich sie eigentlich jetzt so richtig scheiße. Also ich fand sie eigentlich okay. Okay. Ja. Ich habe die noch nie live gesehen. Die habe ich gesehen auf Back to Future Konzert. Ja. Back to Future Fans Festival irgendwie. Ach, Festivals. Ja. Grauenhaft. Ja, grauenhaft. Der Hoshi, der hier wirklich perfekte Fragen hat, ne? Die müssen wir jetzt alle mal durchgehen. Engagiere doch den Sascha, Kommando Petermann in Klammern, als Ghostwriter für deine Kolumne. Der schreibt doch auch super. Frage nicht. Das ist keine Frage. Also, das ist keine Frage. Da ist ein Stimmt. Punkt hinter. Stimmt, ja, das ist keine Frage. Allerdings kann ich dazu sagen, da du ja sowieso von der Ronja vom Plastic Bomb sozusagen die Zusage hast, dass die immer 1 bis 2 Seiten von dir abtippen, nicht abtippen, sondern veröffentlichen. Wir haben da sowas Tolles, ich schicke denen fertige Dateien. Also die tippen das gar nicht ab. Fertig layoutet. Das habe ich früher gemacht und dann irgendwann aus Zeitgründen aufgegeben. Und ja. Seitdem nehmen die immer dasselbe Hintergrundbild und klatschen das irgendwie so zusammen. Ja, aber das ist ja so, du kannst ja dann sozusagen von deiner Person weg, sondern du kannst wirklich so mehrere Schreiber nehmen, die dann die Kolumne füllen. Also du bist sozusagen der Platzwart. Nicht. Und auf diesem Spielplatz der zwei Seiten dürfen dann verschiedene Leute, die du ausgesucht hast, dann sich sozusagen ver... Auf meinen Seiten macht das niemand. Ja, aber das wäre doch eine Möglichkeit, wenn du sowieso schon keinen Bock hast, irgendwie was zu schreiben, kannst du anderen die Möglichkeit geben, die vorher kein Gehör gefunden haben. Und natürlich mit der Vorgabe, dass du die cool findest und das schon okay so findest. Ach, die kriegen das auch so hin. Wenn die da was Gutes hinschicken, dann kommt das schon. Ja, aber so kann ich dich auch wieder mit den Blumen schmücken. Ne? Wenn zum Beispiel der Sascha von Kommando Petermann da was Schönes schreibt, dann kannst du sagen, ja, hier, das ist sowieso so Reader Digest. Den kenne ich, ne? Persönlich. Den kenne ich persönlich. Ja, da kannst du so hier, ne? Empfohlen von Chris Scholz. Oh ja, super. Ja. Darauf hat der gewartet. Ja, komm, also wenn einer viel schreibt und gern schreibt, dann muss er halt auch viel raushauen, ne? Und halt veröffentlichen. Ich meine, das Plastic Bomb hat, wie groß ist die Auflage? Vor Jahren war es bei 6.000. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Auf jeden Fall brauchst du eine gewisse Auflage, um am Kiosk verkauft zu werden. Ja. Am Hauptbahnhof ja auch. Ja, meine ich ja, am Hauptbahnhof. Ja, an Bahnhöfen. Ja, genau. Bahnhofsbuchhandel. Ja, wenn ich was geschrieben habe, stelle ich mich dann auch immer irgendwie tagelang dahin und warte, dass jemand das kauft, um anzugeben, aber kauft niemand. Und wenn jemand dran rumblättert, guck mal die Seite. Das ist ja eingeschweißt. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja was beschissen. Übel, ja. Ansonsten würde ich da ja so Post-it-Zettel reinmachen, damit die Leute direkt wissen, wo sie aufschlagen müssen. Ja. Oder schon mal so aufhalten. Ja, genau. Dass es automatisch so aufgeht. Oder direkt in der Auslage alles auf. Blättern irgendwie. Ja, und dann war da noch eine Frage, ne, an Chris. Auf deinem Blog hast du den Etherfox Ehrenfeld Podcast verlinkt. Bist du mit Christian befreundet oder habt ihr es geschafft, in der Kölner Punkszene aneinander vorbeizuleben? Das ist jetzt eine Frage. Das ist eine Frage, ja. Mhm. Der Podcast ist halt gut, deswegen habe ich ihn verlinkt. Also, ich habe gar nicht gewusst, dass du einen Blog hast. Ja, das sieht so aus, dass ich... Ist es immer noch dieser Unrealitivität? Unbestimmtheitsrelation. Ah ja, den gibt's noch. Ja, also ungefähr einmal im Jahr probiere ich eine neue Blog-Software aus und denke mir, jetzt machst du da aber bestimmt mal was. Und dann poste ich alle 3 Monate ungefähr irgendwie ein Foto. Und denke mir, jetzt, das ist aber jetzt die Initialzündung. Mal eine dumme Frage, wenn du schon den Etherfox Ehrenfeld Podcast verlinkt hast, ist dann auch Pogo Radio verlinkt? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verlinkt habe. Es war auf jeden Fall mal verlinkt. Ich hatte da... Ja, 2003 oder was? Ja, könnte sein, dass es verlinkt ist, kann aber auch sein, dass es nicht verlinkt ist. Müsste ich nachgucken. Ja, das will ich aber hoffen, dass du es auch machst, ne? Ja, kannst ja nachgucken. Ja, nee, also ich beantworte noch die Frage, ob du den Christian persönlich kennst. Der steht halt da mitunter irgendwo rum. Nee, also so vom Sehen halt. Also ja, man sieht sich und grüßt sich nicht, weil man sich nicht kennt. Ich kenne ihn ja tatsächlich wirklich aus dem Hammerhead-Video. Ja, als Zahnfleisch. Ja, genau. Ja. Ja, und den Etherfox Dingenskirchen, da den kenne ich ja auch nur über hier Pogo Radio. Ja, stimmt, weil der bei mir in der Sendung war. Der war bei dir in der Sendung und du bist ja ein großer Fan und da dachte ich mir, ja, was ist groß, ich bin großer Fan. Ich bin einer, der das halt auch regelmäßig hört, weil ich mir halt, wenn ich halt von A nach B mit dem Fahrrad fahre, höre ich mir halt Podcasts an. Ganz gefährlich. Wieso ganz gefährlich? Ja, man hört doch gar nicht, wenn jemand hupt oder so. Natürlich höre ich, wenn jemand hupt. Hallo? Oh. Ja, dann hörst du aber doch nichts, wenn ein LKW an dir vorbeifährt. Natürlich höre ich das. Ich habe ja nur so Stöpsel drin, also da hörst du alles. Echt? Ich kann sogar einkaufen gehen und in der Kasse höre ich die Kassiererin, obwohl ich nebenbei noch irgendwie einen Podcast höre. Boah. Das ist Wahnsinn, ne? Geht aber. Wird man da nicht schizophren bei? Dass man gar nicht weiß, wo man ist, ob man jetzt beim Podcast ist oder im Supermarkt? Sagen wir so, wenn man schizophren ist, dann hat man wahrscheinlich ein Problem damit, aber da ich nicht schizophren bin, kann ich damit sehr gut umgehen. Ja, also mit Podcasts hätte ich meine Probleme. Ich habe ja auch immer Musik gehört, wenn ich bei einem renommierten Kleinanzeigenblatt Anzeigen angenommen habe. Also auf einem Ohr Musik, auf dem anderen halt die Kunden, aber mit einem Podcast hätte ich das nie geschafft. Ja, ich kann das. Ich bin ein cooler Typ. So. Ja, er ist verlinkt. Er ist verlinkt, ja. Meine Güte, also wenn Hoshi da heute schon zweimal nachgeguckt hat, müssten das ja eigentlich Rekordeinschaltquoten auf dem Blog gewesen sein heute. Ja, und das Beste ist, du bist ja komplett raus aus Facebook und sowas, ne? Du hast gesagt, du hast mir ein Profil gemacht. Ja, ich habe dir ein Profil gemacht, aber ich war schon seit ich es eingerichtet habe, war ich eigentlich nicht mehr drauf. Ah ja, ich war da irgendwann mal aus Langeweile irgendwann im Urlaub, aber jetzt nicht in diesem Urlaub, sondern ich glaube in dem davor oder in dem vorletzten, aber ich weiß gar nicht so recht. Da war ich mal da drauf und habe mich auch eingeloggt. Ich habe nur gesehen, dass du unverschämt viele Anfragen hast, an Freundschaftsanfragen. Echt? Ja. Und dann habe ich mir echt gedacht, nee, was ist das für eine coole Sau, dass so viele Leute mit ihm befreundet sein wollen. Die kennen mich halt nicht. Ja, dann hätte ich aus Argwohn wollte ich dann dein Profil wieder löschen, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ja, geil. Ja. Ist dieses Facebook ja doch zu was gut. Ja. Oh, sollen wir weitermachen mit diesem Experiment? Ja, natürlich. Ja, meinst du? Das ist doch super. Ja. Okay, es kann jetzt natürlich irgendwie was kommen von Bands, wo ich mich ganz arg für schämen muss. Zum Beispiel. Man weiß es nicht. Ja, die ganzen Fun-Punk-Hits. Ich probiere es jetzt mal aus, ne? Ja. Ja, okay. Ja, das ist jetzt sogar ein aktuelles, was ist das aktuelles Lied? Das Lied ist von 2011 von der Band A-Punk. Titel kann ich nicht aussprechen, ist so Nadiniat, das ist, die kommen aus Ungarn. Oh Gott. Sind aber voll Anarchos, ne? wie man hier auch sieht, auf dem Cover, fast. Ja? Ja, also ist ein Anarchie-A drauf. Ah, okay, cool. Ja. Ja. Ja. Ja, das war jetzt aber nicht wirklich random, sondern das war das erste Lied in der Liste. Ja, also da hat jemand ein bisschen gefuscht, habe ich ja, das Gefühl. Ja, ich hätte den Knopf drücken sollen, Idiot, ja. Ja. Ja. Unmöglich. Jetzt ist die ganze Sendung kaputt. Ja. Ja, was haben wir uns vor der Sendung noch alles über, welche Themen haben wir uns noch unterhalten? Dass du die Hallervorden getroffen hast im Supermarkt in Frankreich. Das hast du jetzt ja ausgeplaudert, einfach so. Ja. Ja. Super. Ja, geil, ne? Ja, total geil. Ja. Ich bin halt echt ein Troll. Ja. Ja. Der hat da nämlich eine Insel, wo er wohnt. Also der hat eine Insel mit einem Haus drauf. Da gibt's Inseln? Ja, natürlich gibt's da Inseln. Am Atlantik? Nee, das ist ja die Kanal. Das ist noch Kanal, ja. Ach so. Ja, und am Atlantik gibt's auch Inseln. Obwohl das so ein Wind ist, da kommt ja, das ist ja meterhohe Wellen und sowas, stelle ich mir vor beim Atlantik. Ja, kommt halt auf den Wind an. Ja. Nö, also da gibt es auch Inseln. Also da gibt es zum Beispiel die Île de Seine, heißt sie, glaube ich, die da direkt vor der Westspitze von Frankreich noch ist. Und deswegen gehen da ja auch dauernd Schiffe unter, weil da so viele Riffe und Inseln und so weiter sind, wie zum Beispiel die Amoco Cadiz damals. Was war das? Ach, da ist Ende der 70er ist da irgend so ein Tanker untergegangen und es hat sich auch eine Punkband danach benannt. Wie heißt die nochmal? Amoco Cadiz. Die habe ich, glaube ich, nicht. Echt? Ja. Aus Köln. Ach so, aus Köln auch noch. Ja, ja. Und nee. der eine von denen hat mal in derselben Firma gearbeitet wie ich. Wahnsinn. Ja, das ist irre. Ist das nicht irre? Der alte Mann erzählt vom Krieg. Ja, genau. Ja, das war super. War eine schöne Firma. Was war das für eine Firma? Die Annonce. Die Ach Annonce so. Köln-Bonn. Anzeigen tippen, das war großartig. Das hat Spaß gemacht. Ja. Sollen wir das nochmal ausprobieren mit dem Random? Ja, mach mal, bevor wir hier was reden. Ja, bevor wir hier irgendwie sinnlos uns um Kopf und Kragen labern. Ja. Ja. Machen wir jetzt, du Troll. Jetzt drücke ich jetzt aber wirklich mal diesen Random-Knopf. Ne? Ich überwache das. Ja. Für die Hörer. Ja, genau. Der Notar Chris Scholz überwacht die. Was überwacht er? Ja. Ach, diese Random-Liste. Die Technik. Halt, ne? Die Technik, ja. Mal schauen, ob was passiert. Ja. Ja, das waren die Redskins aus dem Jahre 1983 mit dem Lied Hold On. Und das einzige Rechtslastige war jetzt die Aussteuerung der Stereo-Kanäle. Ja. Aber das war eine aufgenommen bei John Peel bei BBC. Der ja... Stand da, ja. Ja, stand. Ja klar, woher weiß ich das aus dem Kopf oder was, du Arschloch? Ja, es gibt doch so Musik-Nerds, die da sowas alles hören halt. Ja, aber jetzt erzähl mal was zum John Peel. Dazu habe ich nichts zu erzählen. Doch, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass der halt BBC-Radiomoderator war, der halt die Bands eingeladen hat in sein Studio und es war halt so ein besseres Tonstudio, besser als die Bands meistens selbst gesehen haben, weil sie meistens zu klein waren, um mit ihrem eigenen Geld zu bezahlen und haben sie dann halt ziemlich hochwertige Aufnahmen gemacht und es gibt ziemlich viele gute Peel-Sessions. Da gibt es, glaube ich, eine ganze CD-Serie zu. Bestimmt, ja. Ja. Also ich und der hat halt in den Zeiten, wo halt Punk relevant war, so rund um den frühen 80ern, waren halt ziemlich viele coole Bands bei ihm im Studio gewesen. Ja, ich habe so eine CD von The Damned, wo die eine Peel-Session drauf haben. Eigentlich so jede Band, die irgendwie was zu sagen hatte. Die Toten Hosen auch. Die Toten Hosen auch? Ja. Na also. War auf der Rückseite von der Liebesspieler, Maxi-Single, Vinyl. Ja, Chris Scholz, seine Lieblingsband. Genau, wir werden jetzt. Ja, vielleicht fällt mir Hosche Tage noch, wie diese. Vielleicht fällt mir Hosche noch irgendwas ein zu John Peel, vielleicht ein Wikipedia-Eintrag oder sowas. Ja, genau. Ja. Er ist, glaube ich, schon gestorben. Ich meine auch, dass, ja, dass der da war irgendwas. Ja. Aber nicht, dass ich den verwechsel mit dem anderen, der wegen Pädophilie in 2300 Fällen angeklagt worden ist. Ne? Das war ein anderer. Das war, meine ich, ein anderer, ja. Ja. Aber das war auch ein BBC-Radio-Moderator. Ja, BBC ja. Halt. Ja. Die Engländer sind ja alle ein bisschen exzentrisch. Naja, wenn wir jetzt hier mal nicht alles verallgemeinern. Nee, das war jetzt auch fies. Also ja. Also da bitte ich um Entschuldigung bei allen Großbriten. Und nicht alle Radiomoderatoren und Moderatorinnen sind komisch. Doch, bestimmt. Ja? Ah, hier. Hoshi schreibt, spiel doch mal einen Supernicht-Song von der Chaos-Übersee-Genie, bei dem Chris am Mikro stand. Ja, super. Nee, das muss ja der Zufallsgenerator. Ja, wir haben jetzt auch kein Wunschmenü, sondern wir müssen uns der Technik beugen. Ja, genau. Und zwar dieser widerlichen, ekelhaften Macintosh-Technik. Ja, das kann auch ein anderer Computer, ne? Das muss ja, nicht, aber der macht das besser. Das System macht es, also gibt es auf allen möglichen Systemen diese Random- oder Shuffle-Funktion. Gibt es ja, sogar auf meinem Handy von Samsung. Ja, gut, das, aber es so kommt immer darauf an, also ich wette, bei Apple ist die ganz mies programmiert. Ich weiß nicht, Shuffle ist Shuffle, oder? Kommt drauf an, wie das umsetzt. Jetzt frage ich dich mal als Informatiker, ne? Ja, prinzipiell. Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Shuffle? Du würfelst. Aber würfelt man wirklich richtig? Oder ist es wirklich so, dass es Zufall ist? Oder kann man wirklich mit mathematisch einen Zufall entscheiden? Ja. Ja. Also, wenn der Chris Scholz das sagt, dann glaube ich ihm. Und deshalb drücken wir hier nochmal auf die Taste. Mal schauen, was diese Jukebox uns würfelt. Vielleicht total ein peinliches Lied. Es kann alles rauskommen. Ich habe alles, ich habe insgesamt... Wenn jetzt ein Lied von Supernicht von der Chaos-Übersee-Genie kommt, ich habe, glaube ich, insgesamt auf diesem Computer habe ich 48.000 Titel und jetzt durch meine, dadurch, dass ich gesagt habe, es darf kein Lied länger als 3 Minuten sein und nicht kürzer als 40 Sekunden, ist es so, dass er dann 29.000 Objekte gefunden hat. Ich habe auch noch eingegeben, es darf kein Interview in dem Namen drin vorkommen, ja, es darf kein Jingle-Namen drin vorkommen und es darf nicht Outro oder Intro heißen. Irgendwie sowas, ja. Ja, weil das ist ja auch blöd, ne, wenn man da irgendwie so ein Outro oder Intro spielt. Ja. Und wenn da eine Band Intro heißt, dann hat sie natürlich verloren. Dann hat sie total verloren. Ja. Oder auf einer Intro, ja, nee. Die Introvertierten oder so. Das stimmt, ja, die haben ja. Dann natürlich auch, oder? Aber die ja. Haben wahrscheinlich keine Platte draußen, wie der Name schon sagt. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Spiel mal schnell. Wir machen mal was, ja. Mal gucken, wo soll ich jetzt draufdrücken? Hier, ne? Da musst oben du oder? Nee, hier muss ich draufdrücken, ne? Da muss ich draufdrücken. Aber vielleicht schaltest du es dann wieder aus. Nee, ich probiere es einfach mal aus, ne? Wir sind ja hier, das ist ja alles eine Beta. Die Pogo-Radio-Sendung, die existiert seit 15 Jahren, aber ich bin immer noch in der Beta-Phase. Ja. Es ist immer wir noch, beten auch dieses alle. Produkt ist immer noch nicht ausgereift. Nein, also das ist ja und auch wenn ich mal so weit bin, wenn ich mal so weit bin, dass diese Sendung wirklich in die Version 1.0 kommt, ich glaube, dann höre ich auf. Ja, nee, du bist jetzt so ein bisschen wie Windows 10. Dann verkaufe ich den ganzen Scheiß. Das wird ja auch ständig upgedatet. Ach so. Oder halt auch so eine Software überhaupt. Die wird ja immer so ein Betriebssystem wird ja immer upgedatet ja. Und all sowas. Und das ist halt auch bei Pogo Radio der Fall. Ja. Also ganz nah am Zeitgeist, am Puls der Zeit und immer die neuesten Sicherheitsupdates eingespielt. Und das machst du seit 15 Jahren, ne? Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Ja, das waren gerade Knockout mit dem Lied Attack von ihrer Platte The Game Is Yours. Nee, Ours. Ja, war ja hübsch, war ja hübsch. Ja, hübsch, aber ich würde es nicht spielen in der Sendung. Also so, ich würde es nicht aussuchen. Schau dir mal das Cover an hier, ne? Man sieht hier wieder so, ne, so. Ach, meine Güte. So eine Faust mit einem Totenkopfring, also so eine Zeichnung und die haut dann auf so Skatkarten oder. Ja, mit so Würfelfliegen weg, Geld ist im Spiel und ein Whiskyglas fällt um mit Eiswürfeln drin. Ja, also. Und Schriftzug wie so eine Tätowierung, ne? So eine. Ja. Also, ist jetzt so meins, aber war doch ganz nett, ne? Ja, der Sänger hat sich Mühe gegeben. Ja, sie gaben sich redlich Mühe. Ja, jetzt langsam müssen wir mal die Auflösung machen. Wer ist denn eigentlich der Hoshi, ne? Du hast jetzt gerade gemeint, der Berten wäre der Hoshi. Nein, ich habe überhaupt nichts gemeint. Ja? Wir spekulieren. Wahrscheinlich bist du das selbst. Oder es ist so ein Eliza-Programm. Nee, glaube ich nicht. So ein Computerprogramm. Nee, glaube ich nicht. Das ist bestimmt ein Computerprogramm. Der hätte sich aber nicht erst eine Minute nach 8 hier gemeldet, sondern Punkt 8. Wieso? Sowas würde ich als Programmierer doch einbauen, so ein Zufallsprinzip. Ja, vielleicht bist ja du das. So ein bisschen Menschlichkeit. Vielleicht ist es ja deine Frau. Glaube ich eher nicht. Glaube ich nicht. Die macht das so nebenbei. Ja, das könnte natürlich sein. Ja. Ja. Frag sie mal. Ja. Hast du bestimmt die Telefonnummer oder so? Ja, deine habe ich nicht. Ich habe nur die von deiner Frau. Ja. Ja. Ja, wie sieht's aus? Wir haben jetzt 43. Das heißt, es ist noch eine Viertelstunde. Ja, haben wir über Politik gesprochen? Können wir machen. Gerne. Flüchtlingskrise. Das ist ja keine Krise. Ja, doch, das ist total. Das wird ja nur als Krise hochstilisiert. Ach, so ein Blödsinn. Hast du schon welche gesehen? Flüchtlinge? Ja. Ja, meine Frau hat ja zwei in halt so als Patin übernommen. Mhm. So zwei kleine Afghanen. Ja. Und die habe ich gesehen, ja. Ja, okay. Und die gehen jetzt auch zur Schule und. Ach, die haben schon ja Asylantrag durch, oder was? Ja, die sind durch. Also, ja. Die sind seit einem knappen Jahr in Deutschland oder so. Ja, und wie klappt es im Deutschkurs? Weil ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Ne? Das ist eine schöne ungelenkige Sprache. Ja, also ich habe neulich mit der Mutter von denen geredet und die meinte, der Deutschkurs, es sei ganz beschissen halt, der, die, das. Ja, das ist aber das Problem. Da frag mal einen Saarländer, ne? Ja, gut. Ich glaube, alle Ausländer haben damit Probleme. Und die Saarländer, die sind ja auch erst, wann war das? Irgendwann in den 50er Jahren Deutschland beigetreten eigentlich. Die haben ja abgestimmt. Die hätten ja auch Franzosen werden können, die Idioten. Mhm. Ja, oder hätten sie tauschen können gegen die DDR. Oder eintauschen oder so. Wieso? Nee, vergiss es. Ich rede gerade Müll. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, aber ich meine, es ist ja, muss man das jetzt alles können mit der, die das? Nee, muss man nicht, aber. Kann man irgendwie einfach mal die Sprache vereinfachen? Nee, bloß nicht. Nee? Ich bin doch ein großer Sprachfan. Ja, klar, wenn man so ein Nerd ist und dann alle Kommata-Regeln und alles Mögliche drauf hat, dann will man natürlich da irgendwie nicht loslassen von. Ja, genau, natürlich. Ist ja klar. Also ich kann auch noch die Konjunktiv regeln. Das ist zum Beispiel ein Thema, da habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten, den ich jetzt an dieser Stelle recht herzlich grüßen möchte. Es gibt ja das Wort Kreischen. Kreischen? Kreischen, ja. Kreischen, ja. Sagt er das was? Ja, Kreischen. Was ist die Vergangenheitsform von Kreischen? Er kreischte. Und dann war es das? Wie war es das? Ja, es gibt ja mehrere Vergangenheitsformen. Hallo? Mit wem rede ich denn gerade? Ja, was willst du wissen? Ja, die Vergangenheit. Ja, genau. Ich kreischte. Und dann? Du kreischtest? Ja, Vergangenheitsform. Also da gibt's ja wie zum Beispiel. Du meinst er saß, so Vorvergangenheit oder so? Er saß, er sitzte, er hat gesessen. Ja, er sitzte gibt's ja nicht. Er sitzte gibt's nicht? Nein. Er sitzte. Er saß, er hat gesessen. Er saß am Bühnenrand. Er hatte gesessen. Ja. Er hatte am Bühnenrand gesessen. Ja, und wie geht es jetzt mit Kreischen? Er hat gekreischt. Und das war's? Ja, oder er hatte gekreischt. Er hat gekrischen, gibt's noch. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das sogar im Duden nachgeguckt. Er hat gekrischen. Das kann natürlich sein. Das ist aber, das weißt du auch nur, weil du aus Bayern kommst, also südlich der Mainlinie. Ja. Und da haben sie ganz komische Sachen. Ja. Und wir hier in Norddeutschland... Stand auch dahinter, ne? Das ist landschaftlich bedingt. Ja, ja, genau. Ja. Das ist oft so. Die schlimmen Ausdrücke kommen immer aus dem Süden. Ja, also wir haben eigentlich eine vielfältigere Sprache als die haben Norden. Wir, aber man sollte das nicht machen. Nee? Nee. Ja doch, sollte man eigentlich. Du bist doch derjenige, der sagt, der, die, das ist wichtig. Ja, natürlich, klar. Ein vernünftiges Hochdeutsch. Aber nur, weil du nicht gewusst hast, dass es heißt, er hat gekrischen, sagst du jetzt plötzlich, das ist nicht wichtig. Genau. Ja. Kommt ja auch darauf an, welches Wörterbuch das sagt. Also ja. Zum Beispiel der Duden und der Warik, die unterscheiden sich. Und es gibt ja auch Unterschiede zwischen einem Duden von 1967, von 86 und von 2005. Willst du dazu sagen, der Duden kommt ja aus Mannheim? Ja. Ja. Ja. Aber, und die haben auch oft das landschaftlich, während der Warik das oft nicht hat. Und da habe ich auch zwei Ausgaben, und zwar die von 1968 und die von 2014 oder 15. Und das ist alles sehr unterschiedlich. Mhm. Ich habe mich ja anhand des Wortes verratzt mal damit beschäftigt. Und da gibt es doch Unterschiede. Verratzt, sagt man eigentlich kaum. Das bedeutet, er hat es verbaselt, oder? Das musste ich nachgucken. Ich wusste überhaupt nicht, ja, verratzt oder verbaselt halt auch. Oder auch kaputt runtergekommen. Ja, er hat geschlurrt. Geschrottet. Geschlurrt, ja, wunderbar. Ja. Boah, hier lernt man was. Ja. Ja, es gibt halt eine wahnsinnige Fülle an Wörtern, die einfach so in Vergessenheit geraten. Ja, genau. Und hier gilt es wieder bei Pogo Radio. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, ne? Ja, genau. Die wieder hier nach vorne zu bringen. Ja. Wer weiß heute noch, was eine Datasette ist? Ja, das ist ja egal. Nee, das ist nicht egal. Das ist ja Technikgeschichte. Datasette ist ja aber auch wahrscheinlich dann ein Firmenbegriff, das eine Firma geprägt hat und nicht irgendwie, ja. Ne? Das Markenzeichen. Vielleicht ist es sogar nur ein R hinten dran. Ja, das müsste man jetzt recherchieren. Ja, also. Hoshi schreibt noch irgendwie, er hat gekreischt. Ja. Aber ist sich auch nicht sicher, ist ein Fragezeichen hinter. Mhm. Ach, sollen wir weitermachen mit unserem komischen Spiel da, mit diesen Liedern da, auf die man nicht, die man kein, also wir haben da überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Lied sein soll oder nicht. Es muss gut sein, es ist auf deiner Festplatte. Ja, ich teilweise sind da Sachen drauf, ne? Ich habe jetzt auch zum Beispiel Anti-Nowhere League, fand ich ja schon immer scheiße, ne? Ja. Da kam jetzt ein Beitrag, dass die total schwulen und lesbenfeindlich sind, ne? Mhm. Habe ich da auf Facebook gelesen, da wo du nicht bist. Und ich habe mich richtig gefreut drüber, aus dem Grund, weil ich die schon immer scheiße fand. Und habe ich dann mal geguckt in meiner Playlist und ich hatte doch sage und schreibe 20 Lieder von denen. Oh Gott. Und dann habe ich die mit so einem schönen, guten Gefühl gelöscht. Ja, herrlich. Ja, weil diese Platte, die ich da hatte, die ging mir schon immer auf den Sack, weißt du. Das sind halt Leute, die kommen zu mir und sagen, ey, ich habe da ein paar MP3s und bla bla, ne? Ich lade halt fröhlich drauf, ne? Und dann habe ich den ganzen Scheiß irgendwie dann am Hals. Ja. Und so habe ich mir das halt einfach mal gelöscht. Also ich mache überhaupt keine neue Musik drauf, sondern ich lösche einfach nur noch. Super. Und bis ich am Schluss nur noch so... Ja, und irgendwann in 20 Jahren sitzt dann hier, willst Pogo Radio machen und musst eine ganze Stunde durchlabern, weil du keine Musik mehr hast. Nee, da mache ich Spotify an. Ah, okay. Ja. Darf man das? Ist das überhaupt rechtlich erlaubt? Ja, ja, bestimmt. Bestimmt. Ja? Ja, hier ist alles erlaubt. Wenn ich es erlaube, ist es erlaubt. Okay, ja. Okay. Ja, das ist ja das Schöne. Ist ja mit Anarchie und Bier, ja, die Sendung, ne? Genau. Ne? Man muss immer wieder sich das vor Augen halten oder vor Ohren halten. Ja. So läuft das halt hier im Pogo Radio bei Bermudafunk. Oder jetzt hier live bei punkrockersradio.de. Ja. Wir machen jetzt hier noch einmal, machen wir sowas, ne? Mit diesem random Dings da, ne? Mal gucken, was da rauskommt. Okay? Und jetzt. Látom, ami szentesíti a Ja, das war ungarisch. Ah, warte, ich muss den Taste drücken hier. Ja. Das ist das Problem. Das war ungarisch, das war die Hedgeköpner Picture Ja, irgendwie. Sehr langer Name. Eine Band, die ich damals in Budapest gesehen habe. In Budapest? Ja, da war ich mit dem Richard. Und wir haben da einen Kollegen besucht, und auch einen Fanziner, der hat uns eingeladen und wollten seine Stadt zeigen und hat es auch gemacht. Und wir haben dann auch, waren auf mehreren Konzerten und da hat auch diese Band gespielt. Das war sehr schön. Der Hoshi hat noch eine Frage an Chris. Bist du verheiratet? Und wenn ja, war Micha Will vor oder nach dir vorm Altar? Das weiß ich nicht. Nee, du hast ja so geheim geheiratet, ne? Das hat ja keiner mitgekriegt. Ist ja geheim gewesen. Ja, war ja geheim, ja. Jahrelang. Ja, total. Ja. Jahrelang. Also das ist Insiderwissen hier. Ja. Eigentlich so Sachen erzähle ich ja gar nicht. Nee. Wir sind ja nicht hier bei Aethervox. Nee, das wäre ganz schlimm. Ja. Habe ich von meinem Fußpilz berichtet. Ist eigentlich auch Blödsinn, dass man über sowas irgendwie hier, dass jetzt der Fehler unterlaufen ist, über so Privatsachen zu reden hier. Ja, ne? Echt. Das ist total. Echt, also interessiert doch keine Sau vor allem. Sollte man meinen. Ja. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich weiß es auch nicht. Ja. Schlimm. Wahrscheinlich ist das irgendwie der Verfassungsschutz oder so, der jetzt irgendwie sein dann würde Profil ich das von sogar mir sagen, dann will. Hätte er ja sogar eine Berechtigung, weil dann würde ja richtig funktionieren. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich muss mal meine Akte da eingucken. Kann man das eigentlich, so wie seine Stasi-Akte? Das kannst du machen, wenn, das kannst du danach machen, nach der Revolution. Kannst du auf jeden Fall dann zur Gauk-Behörde gehen und dann deine Verfassungsschutzakte einsehen. Ja, okay. Aber ich war ja mal eingeladen gewesen, also nicht beim Verfassungsschutz, beim Staatsschutz. Und die haben mir dann ganz großspurig erklärt damals, das war in den 90ern, was sie alles über mich wissen. Und es war alles totaler veralteter Scheißdreck. Da habe ich echt gedacht, was sind das für Leute? Haben die keine Einsicht in die Akten vom Arbeitsamt zum Beispiel? Wahrscheinlich nicht. Nicht. Die haben dann Arbeitgeber genannt, bei dem ich schon eineinhalb Jahre nicht mehr gearbeitet habe. Und waren ganz stolz drauf, dass sie wissen, wo ich arbeite und sowas. Toll. Ja, habe ich auch gedacht, jo, super. Bin voll beeindruckt hier. Boah, nee. Und nebendran saß die Alte und hat es irgendwie so eine elektrische Schreibmaschine eingegeben, das Protokoll. Ne? Und weil er das nicht konnte, hat er so eine Spezialistin gehabt. Wahrscheinlich auch Informatik studiert. Ja. Also so, wie man sich das vorstellt. Ja, wie man sich das vorstellt. Ja, Verfassungsschutz, das wäre auch noch eine reizvolle Aufgabe. Für wen? Ja, so beruflich. Also ich stelle mir das so vor, da machst du einen lauen Job irgendwie, Ja. Klickst dich irgendwie durch die Facebook-Seiten der Leute. Ja, oder du musst halt schauen, dass du zum Beispiel, ja, oder was macht eine Verfassungsschutz? Ja, und legst dann halt ein Dossier vor, um zu zeigen, du hast irgendwas gemacht. Deine Vorgesetzten haben wahrscheinlich noch nie was von Facebook gehört und sind total begeistert, was du über die Leute weißt. Ja, du bist ja sogar, wenn du irgendwie weißt, wo man bei Facebook irgendwas anklicken soll, dann bist du sofort Social-Media-Berater. Ja, wahrscheinlich. Ja, bist du auch. Ja. Funktioniert so. Ne? Wenn ein Twitter-Account noch irgendwie auf die Reihe kriegst, dann bist du sowieso irgendwie der Held. Ja, ich kann sowas ja nicht. Ja. Ja, Chris, ich werde dich wieder einladen, wenn mein Computer am Arsch ist, weil die Vorzeichen sind schon irgendwie, haben schon stattgefunden. Und ich will ja dann umsteigen auch auf irgendwie Linux oder sowas. Ja, kannst ja da ein Linux drauf und machen, kannst ja ein Dual-Boot-System. Ja, weil wenn der Computer am Arsch ist, dann brauche ich ja kein Linux drauf machen, das ist der Computer am Arsch. Ja, dann ist er doch wieder gut. Nee, der ist ja nicht gut, dann ist das ist die Hardware, die Software funktioniert. Die Hardware ist kaputt. Die Hardware ist halt, nach 7 Jahren zerstören die sich ja selbst. Ja. Die Macintosh? Ja. Ah. Ja, und der ist halt jetzt schon fast 8 Jahre alt. Ui. Ja. Ja, dann stimmt das ja gar nicht, dass sie sich selbst zerstören. Beziehungsweise nicht so sonderlich überzeugend. Nee. Ja, das war hier wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 30.09. ist, dann halte ich meine Wiederholung. Genau. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder da bist. Dann repariere ich doch deinen Computer. Genau, dann machen wir das live. Reparieren wir hier alles und richten alles wieder neu ein mit neuen Programmen und alles. Und es dann eine neue Beta-Phase fängt dann an. Neue Beta-Phase von Pogo Radio. Ja. Und jetzt hören wir noch ein Lied. Sollen wir jetzt eins auswählen? Nee, wir könnten jetzt irgendwie, wir machen jetzt gerade so weiter mit diesem, ja. Mit diesem, mit dem mit diesem Shuffle-Dings da, ne? Ja. So, ich hoffe, das Lied dauert länger als 2 Minuten, ansonsten spielen wir 2 Lieder nacheinander, ne? Ja, genau. Ja. Das schafft er auch. Also macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, und wenn einer Bock hat von euch da draußen in die Sendung zu kommen, entweder live hier vorbeilaufen, vorbeikommen, wie der Chris, oder dann über Skype. Ja. Das ist heutzutage 2015 machen. Alles möglich. Alles, ja. Alles. Und in spätestens 5 Jahren auch per Gedankenübertragung oder sowas. Ja, hört man halt schlecht, ne? So Gedanken. Ja doch, die kann man dann bestimmt. Also wenn man sie laut ausschreit, dann hört man auch die Gedanken. So, ich drücke jetzt nochmal auf diesen Random-Button. Ist besser, ne? So, ja. Ja, okay, tschüss. Why? The reason why?